Hi friends. Hallo Freunde. I've seen that the slave or servant mentality is a wrong mentality to approach God as a father. Also wir haben gesehen, dass die Sklaven- oder Dienermentalität die falsche Mentalität ist, um sich Gott als Vater zu nähern. So seen that the orphan is the wrong attitude. Wir haben auch gesehen, dass die Waisenmentalität eine falsche Haltung ist. So how do we approach God as a father? Nun, wie sollen wir uns also Gott als Vater nähern? With the mentality as a son. Mit der Mentalität eines Sohnes. That was actually what happened and what God wanted from the younger son. Das war in der Tat das, was Gott vom jüngeren Sohn wollte. We have to understand this is not the story of the prodigal son, it's the story of the loving father. Wir müssen verstehen, dass es nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn ist, sondern die Geschichte vom liebenden Vater. Jesus did not want to show to the story how bad human beings are. Jesus wollte durch diese Geschichte nicht zeigen, wie schlecht Menschen sind. He wanted to show that how good God is, no matter what human beings do. Sondern er wollte zeigen, wie gut Gott ist, unabhängig davon, was Menschen machen. He wanted to show that God desires for us to experience Him as an incredibly good Father. Er wollte zeigen, wie sehr Gott es sich wünscht, dass wir ihn als unglaublich guten Vater erleben. And you know, once there are so many things in the story that thrill my heart. Yeah. Und wisst ihr, es gibt so vieles in dieser Geschichte, das mein Herz fasziniert. So, but I'm telling you my very favorite thing. Aber ich möchte euch mein allerliebstes davon erzählen. It's when the father ignores the son. Das ist da, wo der Vater den Sohn ignoriert. This one always gives me goosebumps. Da bekomme ich immer Gänsehaut. Look at this. Schaut mal. The son is screwed up. Also der Sohn hat es vermasselt. The father with the orphan mentality. Und kommt zurück zum Vater mit einer weisen Mentalität und sagt: Father, I've sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Stellen wir uns mal eine Frage. What he said, was that correct? War das korrekt, was er da sagte? Yes, of course. Ja, klar war es korrekt. He actually did sin against the father. Er hatte sich in der Tat gegen den Vater versündigt. He did things he should not have done. Er hat Sachen gemacht, die er nicht hätte tun sollen. You see, there's no question about this. Steht, das ist außer Frage. But God wanted us to understand through the story. Aber Gott wollte, dass wir durch diese Geschichte verstehen. Yes, our mess is real. Yes, our sin is real. Yes, all the terrible things we've done are real. Dass ja, unser Schlamassel ist echt, und ja, unsere Sünde ist Realität, und ja, all die schlimmen Sachen, die wir gemacht haben, sind echt. This, we have a father that we can run to. Aber trotz all dem haben wir einen Vater, zu dem wir laufen können. So, do you know, religion would do this. Also wisst ihr, Religion würde folgendermaßen handeln. This orphan mentality, I'm not worthy to be your son. Wenn der Sohn in seiner weißen Mentalität zum Vater kommen würde, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Würde Religion Gott folgendermaßen darstellen. I'm glad you're finally coming to me. Na, ich bin ja froh, dass du endlich zu mir kommst. Because I've been really angry at you. Denn ich war wirklich zornig auf dich. Well, that you've sinned? Weißt du eigentlich, dass du gesündigt hast? Really messed up? Weißt du, dass du es so richtig vermasselt hast? This man you've brought to me and your brother. Und sieh dir die Schande an, die du deinem Bruder und mir eingebrockt hast. All the neighbors talked about this. All die Nachbarn haben darüber gesprochen. Well, I'm glad you've come back. Aber ich bin ja froh, dass du zurück bist. And I'm glad you feel some true sadness about your own sinfulness. Und ich bin froh, dass du wahre Traurigkeit über deine eigene Sündhaftigkeit verspürst. I will accept you back, but I want you to feel really bad about what you've done. Ich werde dich zurücknehmen, aber ich möchte, dass du dich so richtig schlecht fühlst über was du getan hast. The crazy thing is this. Und wisst ihr, das Verrückte daran ist folgendes. The father refused to talk to the son about his sin. Der Vater wollte mit dem Sohn nicht über seine Sünden reden. Refused to. Er verweigerte es. If sins is forgiven, there's nothing else to talk about. Denn wenn die Sünde vergeben sind, dann gibt es nichts mehr darüber zu Think reden. About this. Denk mal darüber nach. How the father responded. Und schaut, wie der Vater antwortete. The father said to his servants, that is the immediate response to when the son confesses his sin. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, und das ist die direkte Reaktion auf das Bekenntnis der Sünde durch seinen Sohn. And put it on him. Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. He put a ring on his hands and a sandal on his feet. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. And a fatted calf and kill it and let's eat and be happy. Und bringt das gemesserte Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. No, I wish this would be a video and not only an audio. Ich wünschte, das wäre ein Video und nicht nur ein Audio. Could demonstrate to you what the father did. Weil ich dann zeigen könnte, was der Vater gemacht hat. Think about this. Denk mal darüber nach. The son looks into the eyes of the father. Der Sohn schaut dem Vater in die Augen. Guilt, shame and condemnation. Voll von Schuld, Scham und Verdammnis. Saying, Father, I've sinned. I'm not worthy. Und er sagt, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin es nicht wert. Father doesn't even say, it's okay, son. I forgive you. Und wisst ihr, der Vater sagt nicht einmal, es ist in Ordnung, Sohn, ich vergebe dir. Nor is the son. Der Vater ignoriert den Sohn. He is silent. Er ist ruhig. He doesn't respond. Und reagiert nicht. Isn't it rude when somebody talks to you that you don't respond to him? Ist das nicht unhöflich, wenn mir jemand zu dir spricht und du antwortest nicht? In this case, it's perfect love. In diesem Fall zeigt es die perfekte Liebe. See, in other words, the father said, son, there's nothing to talk about. I'm not talking to you now. In anderen Worten sagt der Vater, Sohn, da gibt es nichts zu reden. Darüber rede ich jetzt nicht mit dir. Now I'm going to talk to the servant. Jetzt rede ich mit dem Diener. It's party time. Es ist Zeit zu feiern. He literally ignored the son, turned away from the son in order to throw the biggest party that the son have ever experienced. Er hat den Sohn einfach ignoriert, sich von ihm abgewandt, um die größte Party zu schmeißen, die der Sohn jemals erlebt hatte. The father has a huge, deep desire for you to enjoy true sonship. Der Vater hat einen riesen Wunsch für dich. Er sehnt sich danach, dass du diese wahre Sohnschaft erlebst und genießen kannst. Tomorrow we're going to finish this series. Morgen werden wir diese Serie beenden.